4. Dir und euch einen wunderschönen guten Abend. Meine heutige Sendung trägt den Titel Hut ab vor Roy Harper. Den britischen Singer-Songwriter Roy Harper habe ich nie live spielen sehen. Ich besitze einige wenige seiner Platten, die ich nach meiner Erinnerung in großen Zeitabständen dann und wann wahlweise auf Flohmärkten oder aber zu absoluten Niedrigpreisen in Second-Hand-Läden erstanden habe. Eher so nebenbei. Einige werden das kennen. Man hat das Geld bereits abgezählt in der Hand und dann, ach, die Roy Harper da. Die nehme ich auch noch mit. Immer mit der Absicht, sie, die Platte, das Album, irgendwann einmal in Ruhe zu hören, wenn mal Zeit ist. Roy Harper war für mich nie eine dringende Angelegenheit. Warum auch? Als er sein erstes Album 1966 veröffentlichte, war ich gerade einmal 9 Jahre alt. Als Led Zeppelin 1970 ihr drittes Album veröffentlichten, stieß ich vermutlich erstmals auf seinen Namen. Hats off to Roy Harper. Hut ab vor Roy Harper. So hieß der Schlusstitel des Albums, eine wüste, fragmentarisch und improvisiert wirkende Blues-Session, die ich als Teenager damals wohl eher am Rande zur Kenntnis nahm. Lag doch das vermeintliche Highlight des Albums wesentlich weiter vorne. Drive. freedom there at all. It's something written in the headlights. It's something swimming. For the places I have been, and the dirt that I've been gathering deep beneath my nails. But now I know what I've been missing, and I'm going home to make it mine. Special kind of sadness. You got that tragic set of charms that only comes from time spent in Los Angeles. Makes me wanna wrap you in my arms. You got that special kind of sadness. You got that tragic set of charms. Musik zunächst von Led Zeppelin, klar, und gerade hier verklungen die amerikanische Band Doors. Roy Harper kam am 12. Juni 1941 im Manchester Vorort Rusholme zur Welt. Wenige Wochen nach der Geburt verstarb seine Mutter. Der Vater heiratete erneut und zog mit den beiden Söhnen, dem jungen Roy und dem etwas älteren Davy, in die Nähe der englischen Küstenstadt Blackpool. Die nun ins Leben von Roy Harper tretende Stiefmutter war eine Zeugin Jehovas. Ihr tiefer Glaube wirkte auf Roy Harper eher abstoßend. Bereits als 10-Jähriger spielte er Gitarre, Banjo und schloss sich der Skiffle-Band seines Bruders an, The Boys. In der Schule kam er nicht klar, verlor sich dort in Tagträumereien und beendete die Schulzeit entsprechend früh mit 15 Jahren. Kurz darauf verließ er das Elternhaus und ging zur Armee, Luftwaffe, Royal Air Force. Roy Harper wollte Pilot werden. Nur kurzfeilig, Disziplin, strikter Gehorsam, dieser ganze Drill, nicht seine Sache. Harper stellte sich krank, täuschte Wahnvorstellungen vor und wurde zwar freigestellt, umgehend jedoch in eine Klinik verfrachtet. Elektroschocktherapie, 15 Wochen lang. Dann endlich hatte er dieses Kapitel hinter sich, trampte durch Europa und Nordafrika und landete schließlich wieder in England, genauer London. Mitte der 60er Jahre. Folkmusik befand sich im Aufwind. Roy Harper spielte zur richtigen Zeit am richtigen Ort, häufig im Hyde Park und bemerkenswert oft auch in einem Laden namens Le Cousins, die Cousinen. Ein Kellerclub unter einem griechischen Restaurant in der Greek Street, der Griechenstraße, inmitten des Londoner Vergnügungsviertels Soho. Alle traten hier auf, Bob Dylan, Nick Drake, Donovan und eben auch Roy Harper. Er hatte seine Fans, seine Underground-Gefolgschaft. Und die sollte wachsen, denn Harper verstieg sich zusehends in einer Art von Progressive Folk Music. Seine Titel erreichten Längen von gut und gerne 15 Minuten und erregten damit das Interesse neuer Publikumskreise. Er fühlte sich inspiriert von Jazzmusik und deren Ausuferungen. Miles Davis sei beispielhaft erwähnt. Dazu kam seine Vorliebe für den englischen Autor John Keats, neben Lord Byron, einer der großen Dichter der englischen Romantik. Das klingt womöglich aufgeschrieben und halbwegs unfallfrei vorgetragen, nett, gut, vielversprechend. Doch halten wir einfach einmal fest. Roy Harper war und ist Zeit seines Lebens als Künstler im Grunde chronisch erfolglos. Etwa 35 Alben hat er bis heute, inzwischen ist er 72 Jahre alt, veröffentlicht. Und Statistiker wollen herausgefunden haben, dass all diese Alben zusammengenommen gerade einmal 10 Wochen lang in den britischen Albumcharts gelistet waren. Bis heute. Das ist nun wirklich nicht sonderlich beeindruckend. Aber, um es mit Crosby, Stills and Nash zu sagen, zum Heulen ist es nun auch wieder nicht. In the morning, when you rise, do you think of me and how you left me crying? Are you thinking of telephones and managers and where you got to be at noon? You are living a reality I left years ago. It quite nearly killed me. In the long run, it will make you cry, make you crazy, cold before your time. And the difference between me and you, I won't argue right or wrong, but I have time to cry, my baby. You don't have to cry. I said cry, my baby. You don't have to cry. I said cry, my baby. You don't have to cry. In the morning, when you rise, where you got to be at noon. You are living a reality I left years ago. It quite nearly killed me. In the long run, it will make you cry, make you crazy and old before your time. And the difference I won't argue right or wrong, but I have time to cry, my baby. You don't have to cry. I said cry, my baby. You don't have to cry. I said cry, my baby. You don't have to cry. Little goldfish in your bowl, I've dug you all day long. Yellow scales rising through the ceiling of my song. Little bee sat on your flower, swaying in the breeze. Funny little fairy voice, a buzzing through the leaves. Enough. can meet sunrise to the morning's hopes and fears. Crazy blue-eyed starry-minded fluffy little ab vor Roy Harper. Roy Harper, sein erstes Album The Sophisticated Beggar, aus dem ich hier gerade Musik gespielt habe, entstand noch unter primitivsten Bedingungen im garagenähnlichen Vorbau eines Hauses, das dem Produzenten der Platte gehörte, Pierre Tubbs. Die Lieder wurden auf einem schlichten Revox-Tape-Rekorder aufgenommen, eine Sache von wenigen Tagen. Doch Roy Harper geriet ins Visier von Peter Jenner, dem damaligen Manager von Pink Floyd. Der brachte ihn beim Label Harvest unter, einem sogenannten Unterlabel der EMI, das eigens gegründet worden war, um eben auch progressive Musik, Underground-Musik, an ein großes Label, in diesem Fall EMI eben, hierzulande auch kurz EMI genannt, binden zu können. 8 Alben veröffentlicht Harper insgesamt auf Harvest. Aber diese Verbindung ist von Anfang an keine glückliche gewesen. Das Album Stormcock aus dem Jahr 1971 weist, aufgenommen unter der Regie von Peter Jenner und mit dem Led Zeppelin-Gitarristen und guten Freund Jimmy Page unter dem Pseudonym S. Flavius Mercurius an der Gitarre, ganze 4 Stücke auf. Alle jeweils rund 15 Minuten lang. Wo bitteschön ist denn die Single fürs Radio, erkundigen sich Harvest-Vertreter erbost bei Roy Harper, der freilich 3 Minuten Liedchen inzwischen per se für nichts weiter als billige Werbejingles hält und sie rundweg ablehnt. Für diese Haltung wird er anderswo geliebt, in Musikerkreisen. Die Gästeliste auf all seinen Alben erstreckt sich von The Nice über Jimmy Page, Pink Floyds David Gilmour, Paul und Linda McCartney, Kate Bush bis hin zum über 30 Jahre jüngeren Amerikaner Jonathan Wilson, dessen überbordender Psychedelic Folk Rock seit rund 3 Jahren schiere Begeisterung auslöst. Spätestens hier wird klar, die Musik von Roy Harper ist nicht gestrig. Sie ist hier, now. Rund 30 Jahre nach seiner Veröffentlichung war Harpers Stormcock-Album irgendwie auch in die Hände der Pianistin, Sängerin und gefeierten Harfenistin Joanna Newsom gefallen. Anlässlich ihrer Tournee durch England vor einigen Jahren soll sie daraufhin eine unumstößliche Bedingung gestellt haben. Bringt mir Roy Harper. Ich will ihn im Vorprogramm. Nur ihn. Und also geschah es. I found a little plot of land in the garden of Eden. It was dirt and dirt is all the same. I tilled it with my 2 hands and I called it my very own. There was no one to dispute my claim. Well, you'd be shocked at the state of things. But one. give ourselves a time. Anfang 1975 bekommt der Agent des britischen Sängers und Rock'n'Roll-Gitarristen Chris Padding einen Anruf von Mick Jagger. Die Rolling Stones sind nach dem Ausstieg ihres Gitarristen Mick Taylor auf der Suche nach einem neuen Mann und die Zeit drängt, eine Tournee steht ins Haus. Spedding schlägt das Angebot aus. Ich kann nicht, sagt er. Ich muss mit Roy Harper gehen. I have to go with Roy Harper. Genau diesen Satz hat Spedding mir gegenüber einmal während eines Interviews mit allem nur denkbaren Nachdruck in den Raum geworfen. In einem Café in Bochum hinterm Bahnhof. I have to go with Roy Harper. Ich habe diesen Satz nie vergessen, womöglich, weil ich ihn irgendwie unfassbar fand. Roy Harper statt Rolling Stones. Spedding begleitet Mitte der 70er Jahre teilweise die Aufnahmen zum Roy Harper Album HQ. Und das nur deshalb, weil Jimmy Page wohl aus Termingründen das Studio vorzeitig verlässt. Dann spielt Spedding auch die folgende Tour mit. Am Schlagzeug der Roy Harper Band sitzt Bill Bruford. Ein Trommler von Weltruf. Yes, King Crimson. Es bräuchte womöglich eine halbe Stunde, um die soeben geöffnete Klammer hinter seinem Namen ordnungsgemäß wieder zu schließen. Aber auch hier gilt, wir müssen mit Roy Harper gehen. Und dem geht es verdammt schlecht. In der Band nämlich kriselt es gewaltig. Spedding kann Bruford nicht ausstehen, weil der nach seinem Geschmack nicht geradlinig genug spielt. Und Bruford wiederum findet Speddings Spiel einfach nur primitiv. Harper löst die Band schließlich auf. 70er Jahre. Harper ist zwischenzeitlich schwer erkrankt. Er hat erhebliche Durchblutungsstörungen, verliert darüber aber nicht seinen bösen Witz, seinen Sarkasmus, für den nicht wenige Leute ihn als schwierig bezeichnen. Auch Peter Jenner übrigens. Über einen Sprecher lässt Harper mitteilen, er habe einem Schaf auf seinem kleinen Gehöft bei der Geburt eines Lamms geholfen und sich dabei eine Infektion zugezogen. Diese Meldung gelangt nach Neuseeland und Australien, schwappt schließlich als vielfach verdrehte Zeitungsente zurück nach England, wo es plötzlich heißt, Roy Harper sei jetzt Präsident einer Schafszuchtgenossenschaft. Alles falsch natürlich. Auf seinem 77er-Album Bully Naming Ways, was immer auch dieser verschobene Titel bedeuten mag, lästert er über Watford Gap, eine Raststättenkette aus dem Norden Englands. Watford Gap, Watford Gap. Du kriegst einen Teller Schmalz und einen Haufen Dreck. Der Company gelingt es, per Gerichtsbeschluss den Titel vom Album zu bannen. Ersetzt wird er durch einen Song namens Breakfast for You, Frühstück für dich. Das ist Roy Harper, das ist sein Humor. I can feel my spirit fly. I can see a single line drawn in the reaches of my mind. Unpaved, still rainbow duchess leads the way. Age-old wisdom still remains. She lies beyond a desert island. Diesen Mann hatte ich eben bereits kurz erwähnt. Es handelt sich um den Amerikaner Jonathan Wilson, der in wenigen Tagen sein neues Album vorlegen wird, Fanfare. Daraus habe ich hier den Titel Her Hair is Growing Long schon gespielt. Hut ab vor Roy Harper. Es ist offensichtlich pure Armut, die Roy Harper in den 80er Jahren zwingt, seinen angestammten Wohnsitz zu verlassen, um sich in Irland auf einer kleinen Farm neu einzurichten. Hier lebt er heute noch. Anfang der 90er Jahre hat ihn seine Frau verlassen. Für Roy Harper ein schwerer Schlag über den Tag hinaus. Im Jahr 2000 erscheint The Green Man, ein Album, von dem Harper lange Zeit glauben wird, es sei wohl sein letztes. Er widmet sich fortan seinem Garten, pflanzt eigenen Angaben zufolge nach und nach 150 Bäume, stellt zwei Best-of-Kollektionen zusammen und eröffnet einen Webshop, über den unter anderem alte Alben neu beziehbar sind, auch im Vinylformat. Am 25. Oktober 2004 verstirbt die britische Radiolegende John Peel. Viel ist seitdem gesprochen worden über einen Titel namens Time for Change. Ein Titel des Drum-and-Bass-Produzenten Clute, der letzte, den John Peel im Radio vor seinem Tod gespielt hat. Nur vergleichsweise wenig bekannt hingegen ist womöglich, dass John Peel sich noch zu Lebzeiten so etwas wie einen Soundtrack zur eigenen Beerdigung auserkoren hatte. Einen Song von Roy Harper. When an old cricketer leaves the crease. Wenn ein alter Cricketspieler die Torlinie verlässt. And the clock turns back to reflect on the years of grace as those footsteps trace for the last time out of the act. Well, this way of life's recollection, the hallowed strip in the man and the noonday sun are much more than just yarns of the days. When an old cricketer leaves the crease, well, you never know whether he's gone. Sometimes of a 12th man at sea, and it could be Jeff, and it could be John, with a newborn sting in his tail, and it could be me. And color leaves the crease. Well, you never know whether he's gone. If sometimes you catch in a fleeting glimpse of a twelfth man at silly mid-on, and it could be me, and it could be thee. Hood up for Roy Harper. When an old cricketer leaves the crease. Roy Harper ist ein großer Anhänger dieses very, very British, sehr, sehr britischen Sports, Cricket. Einem Cricketspiel zwischen England und Pakistan vor etwa 4 Jahren verdankt er letztlich eine weitere unerwartete Wendung in seinem bereits fortgeschrittenen Leben. Harper begibt sich für das Spiel nach London und läuft hier dem Boss des Plattenlabels Bella Union, Simon Raymond, über den Weg. Die beiden landen abends beim Konzert des Amerikaners Jonathan Wilson, der in zahlreichen Interviews ebenso wie Joanna Newsom oder auch die Fleet Foxes ihn, Roy Harper, zu einem seiner wesentlichen Einflussgeber ernannt hat. Es beginnt an diesem Abend eine offenkundig tiefe Freundschaft zwischen Wilson und Harper, die immerhin rund 35 Jahre voneinander unterscheiden. In ihm, Harper, erwächst eine neue Lust auf das Schreiben neuer Songs und schließlich kommt es zum nachhaltigen Kontakt zwischen Bella Union und Harper. Das neue Album Man and Myth ist eben dort vor kurzem erschienen. Um ehrlich zu sein, ich habe es zunächst mit spitzen Fingern angefasst. Das kannst du auch später noch hören, dachte ich bei mir, ganz so wie bei früheren Roy Harper Alben. Um es dann doch zu hören und auf eine Stimme zu treffen, die mich anspricht, wahrhaftig anspricht. Unaufgeregt und freundlich meldet sie sich und resoniert über die Zeit, die Liebe und übrigens auch die Banken. Erneut kratzt insbesondere ein Song an der für Harper offensichtlich unerlässlichen 15-Minuten-Marke. Aber nirgendwo wirkt das Album überladen oder gar weitgehend sinnfrei überarrangiert. Ein richtig gutes Album, Man and Myth, Mensch und Mythos. I have seen you for days here, dipping your toes into the stream. A vision of purity in an old Pre-Raphaelite dream. I'd love you to stay here, but soon you'll be gone. That's just the way here in the sun. Here for a moment, treasure the thought to feel the still air pulling the strings of your heart. You're given to dreaming with love on your mind. I wish I could help you to find. You're a girl

trace the earth moving round the sun, floating in the vacuum with no purpose, not a one. Why in the night sky are the lights hung? Oh, oh, oh, oh. Musik hier von den Fleet Foxes. Hut ab vor Roy Harper. Einige Songs des neuen Albums hat Harper in Los Angeles aufgenommen, im Five Stars Studio von Jonathan Wilson. Der hat die Songs produziert und auch darauf gespielt. Banjo, Mandoline, E-Gitarre. Das Studio hat Wilson vor einiger Zeit umgesiedelt, vom Laurel Canyon genannten Teil der Stadt rüber nach Echo Park. Laurel Canyon ist berühmt für den ebenso genannten Sound, den Laurel Canyon Sound. Ende der 60er Jahre bis in die 70er hinein kam aus diesem Viertel der Stadt eine Musik, die nach den vorhergegangenen harschen Protesttönen gegen den Vietnamkrieg eine Art von Wende, zumindest im Ausdruck, markierte. Hin zum Introspektiven. Singer-Songwriter, leise Töne, eher easy und soft inszenierte Rockmusik, die Eagles, Joni Mitchell, Graham Nash, David Crosby, viele mehr, darunter zeitweilig auch der spätere Mörder der Schauspielerin Sharon Tate, Charles Manson. Für sein neues Album Fanfare hat Jonathan Wilson nun einige seiner Helden jener Tage gewinnen können. David Crosby, Graham Nash, Jackson Browne und eben Roy Harper. Der hat eine Reihe der Texte geschrieben. Übrigens arbeitet Jonathan Wilson seit Jahren bereits an einem Tribute-Album mit dem Arbeitstitel What You Need Is What You Have, The Songs of Roy Harper. Beiträge auf dem Sampler sind unter anderem von Bonnie Prince Billy, Chris Robinson und den Doors zu erwarten. Vor wenigen Wochen noch wurde gemutmaßt, Harper und Wilson würden womöglich nun auch gemeinsam auf die Bühne gehen. Das Mosley Folk Festival in Birmingham Anfang September schien dafür der geeignete Rahmen. Doch Harper schob dem Ganzen einen Riegel vor. Wir haben die Songs nicht ausreichend geprobt, sagte er, und ich mag sie nicht unausgegoren einen Tag später auf YouTube sehen. Eine weise Entscheidung, zu der man Harper einmal mehr nur zu gern gratulieren möchte. Am besten, indem man ihn ermuntert, doch einmal zur Zigarre zu greifen, so wie damals an der Seite von Pink Floyd im Song Have a Cigar. Erschienen 1975 auf dem Floyd-Album Wish You Were Here, gesungen freilich von Roy Harper. Textlich eine zynische Abrechnung mit dem Musikbusiness und seinen ausbeuterischen Praktiken. Die sind unbestritten und haben Harper insbesondere hier geradewegs erreicht. Von den Tantiemen des Liedes nämlich hat er bis heute keinen Cent gesehen. Gute Nacht und gute Gespräche gleich im 1Live Talkradio mit Jürgen Domian.